Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, nach den Bundestagswahlen und vor dem Parteizusammenschluss, neue Herausforderungen für die Linkspartei PDS, Bilanz des Bundesparteitages. Eine Sendung von Claudia Sanders. Die für heute im programmhaft ausgedruckte Sendung wird deshalb auf morgen verschoben. Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung hier aus Dresden mit einer Bilanz des Parteitages der Linkspartei PDS. In das Maritim-Kongresszentrum hatte die Parteispitze eingeladen. Ein relativ neues Gebäude, lichtdurchflutet, großzügig angelegt. Der Tagungssaal mit dem direkten Blick auf die träge dahinfließende Elbe. In solch einer Atmosphäre passen keine hitzigen Streitereien und wüste Wortgefechte. Doch das war auf dieser dritten Tagung des 9. Parteitages auch nicht gewünscht. Schließlich sollte hier Großes vorbereitet werden. Der Zusammenschluss von Linkspartei PDS und der Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit WASG. Bis zum Sommer 2007 soll das vollbracht sein, doch bis dahin wird wohl noch ein langer, steiniger Weg zurückzulegen sein. Bevor es aber ins Detail ging, durfte sich erst einmal gefreut werden über das Bundestagswahlergebnis. 8,7% sind eine stolze Zahl. Aber wir dürfen uns damit nicht zufrieden geben. Und wir dürfen diese 8,7% auch nicht als eine Bestätigung allein unserer Arbeit sehen. Sondern wir müssen sehen, dass wir mit diesen 8,7% die Politik in Deutschland verändert haben. Und wir wollen die Politik in Deutschland weiter verändern. Jetzt sind wir immer noch da. Wir sind mit über 8% in den Bundestag eingezogen. Nun zeigt doch mal, dass wir uns über diese Entwicklung aufholen können. Oskar Lafontaine, Frontmann der WASG, und Gregor Gysi, ebenso wie Lafontaine, Fraktionsvorsitzender der Linkspartei im Bundestag, sind in Kämpferlaune. Den Blick fest nach Berlin gerichtet, rechnen sie ab. Mit der Großen Koalition, dem Neoliberalismus, dem Kapitalismus und den ihrer Meinung nach nicht eingehaltenen Wahlversprechen. Und dann, muss ich sagen, auch noch die Mehrwertsteuererhöhung. Die ist ja nur so weit von unökonomisch und unsozial. Ich begreife überhaupt nicht, wie man auf eine solche Idee kommt. Und ich bitte euch, lest alle Argumente der SPD aus dem Sommer nach. Die stimmten alle. Das muss man sich ja mal überlegen. Die machen das zum Hauptwahlkampfthema und sagen, die Merkel-Steuer nie und nimmer. Und der Kompromiss zwischen 0 und 2 ist nicht 1, sondern 3. Also das, und dann gibt es nicht mal mehr Widerspruch auf dem SPD-Parteitag. Die Linke scheint dort ausgestorben zu sein. Ob Arbeitsmarkt oder Wirtschaftspolitik, das habe alles nichts mit Gerechtigkeit zu tun, argumentiert Gregor Gysi. Ein Armutszeugnis für die Bundesrepublik sei auch die aktuelle Rentenpolitik der Großen Koalition. Natürlich brauchen wir eine Reform in der Rente. Wir haben das auch vorgeschlagen. Aber nicht so billig. Entweder Beiträge hoch oder Leistungen runter. Jetzt machen Sie beides. Sie erhöhen den Beitrag und reduzieren die Leistung. Das soll ein Kompromiss sein. Nein, wir haben gesagt, wir brauchen eine andere Grundlage. In der nächsten Generation müssen alle mit Erwerbseinkommen einzahlen. Und zwar bis zum Ende ihres Einkommens. Dann können wir die Beiträge senken. Und die Höhe der gesetzlichen Rente bleibt trotzdem sozusagen angemessen. Die Steigerung bleibt angemessen. Kann man alles machen. Man kann sogar in kapitalistische Länder wie die Schweiz gucken. Andere haben Lösungen gefunden. Und wir dümpeln hier vor uns hin und kommen auf nichts anderes als die Alternative. Entweder Beiträge hoch oder Leistung runter. Das ist zu wenig als Entscheidung. Intellektuelle Leistung für eine Bundesregierung. Oskar Lafontaine verfolgt die Rede seines Pendants vom Podium aus, lächelt manchmal, runzelt gelegentlich die Stirn, hört konzentriert zu, applaudiert. Schließlich schlägt er in dieselbe Kerbe. Entweder man steht auf der Seite der Hartz-IV-Empfänger, auf der Seite der Rentnerinnen und Rentner, auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, oder man steht nicht auf ihrer Seite. Beides zusammen ist selten zu haben, dass man dem Kapital gegenüber freundlich ist und dann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in gleichem Maße bedenkt. Was Bundeskanzlerin Angela Merkel unter Freiheit verstehe, habe nichts mit Freiheit zu tun. Die Freiheit der Frau Merkel ist die Freiheit der Arbeitnehmer vom Kündigungsschutz. Sie ist die Freiheit der Arbeitnehmer von den Tarifverträgen. Sie ist die Freiheit der Arbeitnehmer von Vollzeitarbeitsplätzen mit geregelten Arbeitszeiten. Und sie ist, was die Welt angeht, die Freiheit der Völker von einem fairen Welthandel. Diesen perversen Begriff der Freiheit wollen wir nicht. Die Linke hat einen anderen Begriff der Freiheit. Der ehemalige Vorsitzende der SPD lässt kein gutes Haar an seiner Ex-Partei und der Großen Koalition. Keine einzige soziale Kürzung der letzten Jahre wäre notwendig gewesen, wenn wir nur die Steuernabgabenquote Frankreichs gehabt hätten. Die ganze Reformpolitik Deutschlands ist ein einziger Schwindel. Es ist eine Lüge zu sagen, der Sozialstaat sei nicht bezahlbar. Richtig wäre es zu sagen, wir, die wir die Macht haben in unserer Gesellschaft, wir wollen den Sozialstaat nicht mehr. Aber wir, die Linke, wir fühlen uns aufgerufen, den Sozialstaat weiterhin zu verteidigen. Die CIA-Affäre und der von dem amerikanischen Geheimdienst verschleppte Deutsche, auch das wird zum Thema auf diesem Parteitag. Der Jurist Gysi empört sich. Die einen missachten das Recht, die anderen missachten das Recht. Wo soll das enden? Und da muss ich sagen, bin ich auch entsetzt, wirklich entsetzt bei allen sonstigen Widersprüchen. Es gibt ja immer so menschliche Züge über Otto Schily. Weil ich muss das sagen, wenn mir ein amerikanischer Botschafter sagte, wir haben einen Bürger von Ihnen entführt, 5 Monate nach Afghanistan, nicht etwa in die USA, wir haben den vernommen, dann hört man, der ist daran misshandelt worden. Und dann lässt der sich eine Verschwiegenheitserklärung abbringen. Na, sagen Sie mal, wie denkt denn der Mann? Ich hätte zu dem Botschafter gesagt, ich weiß, wie das ist bei so einem Vier-Augen-Gespräch. Ich hätte gesagt, passen auf, das können Sie nicht verlangen. Oskar Lafontaine geht in dieser Sache auch nicht gerade zimperlich mit dem politischen Gegner um und greift Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Und dann höre ich, wie dann gesagt wird, dann sagte sie im Bundestag, ich glaube, dass unsere amerikanischen Freunde alles tun werden, um aufzuklären. Ja, hat diese Dame sie noch alle? Hat sie nicht verfolgt? Hat sie nicht verfolgt, was in den letzten Jahren geschehen ist? Wer unter bewussten Lügen einen Krieg vom Zaune bricht und Tausende von Menschen umbringt und ins Millionen ins Unglück stürzt, der hat doch keinen Kredit mehr, dem kann man doch nicht mehr glauben. Doch bei allem Säbelrasseln. Der wesentliche Punkt während dieses Parteitages ist das geplante Zusammengehen der Linkspartei PDS mit der WASG. In dieser Woche ist eine Rahmenvereinbarung zwischen den Parteivorsitzenden unterzeichnet worden, wie das weitere Prozedere aussehen soll. Zum Ärger einiger Delegierter, die wohl gehofft hatten, hier in Dresden darauf noch Einfluss nehmen zu können. Doch diese kleine Wolke über dem Parteitag verzieht sich rasch. Oskar Lafontaine. Aber wie auch immer, wer welche Erfahrungen hat, diese 4,2 Millionen Wählerinnen und Wähler, die uns gewählt haben, sie verpflichten uns, eine gemeinsame Partei zu bilden. Wir würden vor der Geschichte versagen, wenn wir das jetzt nicht in Angriff nehmen würden. Doch bevor der Zusammenschluss vollbracht ist, gilt es noch einige Probleme zu beseitigen. Eines der eher kleineren ist dabei die Frage nach einer Doppelmitgliedschaft. Dürfen WASGler gleichzeitig in der PDS sein? Die einen finden, dass das eine gute Idee sei. Mit der Doppelmitgliedschaft falle vielleicht auch die Annäherung der beiden Parteien leichter. Gregor Gysi. Ihr wisst, ich war immer ein Gegner von Doppelmitgliedschaften. Und zwar, weil ich finde, man muss auch ein paar Entscheidungen in seinem Leben treffen. Also entweder ich in die eine Partei oder in die andere. Muss es mal so sagen. Entweder gilt für mich das eine Programm oder es gilt für mich das andere. Entweder das eine, aber so auf allen Hochzeiten immer mit, ach, da bin ich drin und da mal sehen. Nee, ist nicht mein Ding, sage ich. Und ich finde, es ist etwas leichter geworden, als wir das abgeschafft haben. Wir sollten im Prinzip dabei bleiben und eine Ausnahme machen. Und zwar mit denen wir uns sowieso vereinigen wollen. Die anderen würden diese Klausel gerne noch weiter fassen. So, dass beispielsweise auch DKP-Mitglieder diese Doppelmitgliedschaft nutzen könnten. Schließlich gehörten eigentlich auch die DKPler zu einer gemeinsamen starken Linken. Doch diese Vorstellung behagt der Bundesspitze gar nicht. Wahlkampfleiter Bodo Ramelow. Alle DKP-Freunde oder sonstige Freunde, die mitmachen wollen, sollen mitmachen, sollen an der Grundlage mitarbeiten, sollen die Programmatik erarbeiten, sollen in den Foren vorhanden sein. Aber sie müssen sich dann auch irgendwann entscheiden, ob sie in der gemeinsamen Partei der ersten gesamtdeutschen Linken, die wir aufbauen wollen, mitarbeiten wollen. Nicht jeder, der sich links nennt, ist wirklich interessiert, dass dieser Prozess gelingt. Schließlich setzt sich aber der Vorstandsvorschlag durch. Doppelmitgliedschaft ja, aber nur für WASG-Mitglieder bis zur Parteifusion. Doch einer der Hauptpunkte bei der Parteienfusion von Linkspartei PDS und WASG ist ein anderer. Nämlich die grundsätzliche Frage, will diese zukünftige linke Partei auch Regierungsverantwortung übernehmen? Oder soll der Schwerpunkt auf die Oppositionsrolle gelegt werden? Die Linkspartei PDS will mehrheitlich Regierungsverantwortung übernehmen. Doch gerade die WASG-Mitglieder in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern dürften über so eine Aussage wenig erfreut sein. Denn in diesen beiden Ländern war die WASG-Gründung, wie überall, eine Reaktion auf die jeweiligen Regierungsparteien. Und dazu gehörte in diesen beiden Ländern eben immer auch die PDS. So sind gar nicht so wenige ehemalige PDS-Mitglieder zur WASG gewechselt, eben weil sie sich in dieser Oppositionsrolle eher aufgehoben fühlten. Doch das gilt bei Weitem nicht für alle WASGler, meint Klaus Ernst, der Bundesvorsitzende der Partei. Was uns trennt, sind einesteils persönliche Eitelkeiten zwischen einzelnen Leuten. Da können wir nur sagen, lasst uns das aufhören. Lasst uns das aufhören. Wenn wir erleben, dass Oskar Lafontaine und Gregor Gysi, wo es uns alle prophezeit haben, dass die nach einem halben Jahr nicht mehr miteinander reden, so gut miteinander auskommen, dann könnten wir doch das selber auch probieren, Kolleginnen und Kollegen. Wenigstens ein wenig. Vehement gestikuliert Klaus Ernst am Rednerpult. Er ist für den Zusammenschluss. Wer das wolle, sagt er, solle sich von liebgewordenen Ritualen verabschieden. Das muss doch möglich sein, ruft er aus. Wir haben nichts zu verlieren, außer unsere Zerstrittenheit. Und die müssen wir bekämpfen, Kolleginnen und Kollegen. So manches Mitglied dürfte das anders sehen. Und allen Beteiligten ist klar, was Gregor Gysi formuliert und die Bundestagsabgeordnete Katja Kipping launisch kommentiert. Ich habe schon am Anfang, als es nur um einen Namen ging, gesagt, so eine Geburt erzeugt Schmerzen. Jetzt haben die gesagt, sie machen diese Wehen bis zur Mitte nächsten Jahres. Das ist natürlich lang, aber es ist auch richtig. Gregor hat ja nun das Bild von Geburt und Geburtswehen geprägt. Ich meine, anderthalb Jahre Geburtswehen, auf solche Metaphorik kommen vielleicht nur Männer. Die gute Laune der Delegierten verschwindet aber plötzlich. Und das bei einem Punkt, der eigentlich eine reine Formsache sein sollte. Erst wird der 47-jährige Dietmar Bartsch mit einem eher bescheidenen Ergebnis von 64,3% der Stimmen zum neuen Bundesgeschäftsführer gewählt. Als Bundesschatzmeister tritt der ebenfalls 47-jährige Bernhard Walter an. In seiner Vorstellungsrede räumt er ein, dass er ein inoffizieller Mitarbeiter der Stasi war. Das Grummeln im Saal nimmt zu und einer der Delegierten fragt, was er, Walter, als IM der Stasi gemacht habe. Den gesamten Umfang kann ich jetzt nicht darstellen, wüsste ich auch im Detail, würde mich immer wieder jemand, einer Ungenauigkeit bezichten. Insofern kann ich das jetzt hier von hier aus nicht weiter darstellen. Bernhard Walter wurde mit einem besseren Ergebnis gewählt als der Bundesgeschäftsführer, wobei Walter sein Amt so lange ruhen lassen will, bis die Unterlagen der Bürtler-Behörde vorliegen und die Vorwürfe geklärt sind. Solange wird Parteichef Lothar Bisky das Amt ausüben. Und genau ihn, Lothar Bisky, darf ich jetzt bei uns im Studio begrüßen. Guten Tag, Herr Bisky. Guten Tag. Herr Bisky, befürchten Sie nicht, dass die Wahl eines IM in den Bundesvorstand ein Problem für viele WASG-Mitglieder ist? Also ich habe ja bemerkt, dass die Reaktion kritisch war und wir haben darauf reagiert. Wir gehen auch feinfühlig damit um. Ich möchte die WASG nicht vor den Kopf stoßen und wir werden einen Weg finden, wie wir ein Problem lösen. Ich will allerdings zur Ehrenrettung von Bernhard Walter sagen, er hat von Anfang an darauf hingewiesen. Er hat mir gesagt, was er gemacht hat, das ist aus meiner Sicht, wenn er alles gesagt hat, akzeptabel. Er übt ja ein Amt in der Partei aus, er kandidiert ja nicht als Bundeskanzler. Muss man schon eine Differenz machen. So, er hat sich gestern, hat er das leider nicht gesagt, was er mir gesagt hat. Ich glaube, dann hätten wir uns manchen Ärger erspart, aber... Was hat er denn Ihnen gesagt, was er gemacht das hat? Das ist seine Sache, darüber zu reden. Also da bleibe ich auch konsequent, weil was er nicht sagt, werde ich nicht über ihn sagen, was er gesagt hat, weil das ist unfair. Ich bleibe dabei dem Prinzip, dass wir haben Offenlegung der politischen Biografie. Das hat er getan. Das war in allen Bewerbungsunterlagen, das war in allen Parteitagsunterlagen, das war für jedermann einsehbar. Ich habe auch E-Mails verschickt an wichtige Partner, aber das ist jetzt eine andere Frage. Dennoch ist gestern klar geworden, er hat die Fragen, die gekommen sind, nicht befriedigend beantworten können. Da hat er gesagt, so lange lasse ich meinen Arm ruhen. Und ich glaube, das ist ein offener und öffentlicher Umgang mit einem schwierigen Problem. Generell will ich aber sagen, er war ja beim Außenhandel, wenn dort das, was normal ist, dass man über andere Firmen berichtet, heute übrigens auch, wenn sich das in der Akte bestätigt, falls überhaupt eine Akte da ist, das weiß ja im Moment gar keiner, dann würde ich sagen, damit kann man sich auseinandersetzen, da soll er Stellung beziehen, der Parteivorstand wird sich damit beschäftigen und dann erfolgt die Entscheidung. Transparenter kann man es nicht machen, aber ich möchte zu seiner Ehrenrettung sagen, er hat es allen gesagt, auch allen Landesvorsitzenden. Der Rahmenvertrag oder die Rahmenvereinbarung, also sprich der Zeitrahmen, wie die weitere Fusion aussehen soll, die ist ja gestern nun verabschiedet worden. Jetzt steht die programmatische Ausrichtung an. Welche Knackpunkte sehen Sie denn da im Verhältnis zur WASG? Also ich will zunächst einmal sagen, wo wir große Einigkeit haben oder auch herstellen können. Das ist der gesamte Bereich, wie reformiert man den Sozialstaat und wie erhält man ihn? Wie erneuert man den Sozialstaat praktisch? Da haben wir viele Gemeinsamkeiten. Wir haben viele Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Frage, dass mehr Arbeit angeboten werden muss, dass man alles tun muss, damit Arbeit kommt. Wir haben große Übereinstimmung wirtschaftspolitisch, dass die Binnenkaufkraft erhöht werden muss. Das ist erst einmal eine gemeinsame Basis. Und dann kommt die Frage, soll sich die Partei, so sehe ich das aus gegenwärtiger Perspektive, vor allem als Sozialstaatspartei definieren? Oder kann man sagen, wir nehmen die in unserem Parteiprogramm wirklich moderne Definition eines demokratischen Sozialismus als Ziel, als Weg, als Wertesystem? Und wir verständigen uns, dass das ein einigendes Band sein könnte. Die Mehrheit, so sehe ich das, auch bei der WSG, mit denen ich ja häufig gesprochen habe, könnte das durchaus als das einigende Band sehen. Aber wir werden das zu beraten haben. Ich werde nicht Ergebnisse vorwegnehmen. Das geht partnerschaftlich nur, wenn man auch ergebnisoffen da herangeht. Und dann bliebe noch die Frage, inwieweit die Partei generell sagt, okay, wir beteiligen uns an Regierungsbündnissen. Das ist ja durchaus umstritten. Ja, das ist auch in der Linkspartei umstritten und ich führe den Streit seit Jahren. Aber entscheiden werden die Landesregierungen. Wir haben gesagt, das ist auch unser Programm. Also wir sind in Opposition, ja, aber wir können auch Verantwortung übernehmen, dort wo es geht. Und wir tun das in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Und dort haben die Landesparteitage sehr kritisch über die Regierungsteilnahme geurteilt. Aber sie haben immer wieder bestätigt. Und in der Frage bin ich strikt dafür, dass die Länder, die in eine Regierung gehen, dass dort die Landesverbände entscheiden, ob sie das weiter tun oder nicht. Da sollte der Bundesvorstand oder andere Gremien sich nicht einbilden, das über die Köpfe der Delegierten der Länder hinweg zu tun. Das haben wir jetzt als Situation. Auf Bundesebene steht das im Moment gar nicht, weil die Große Koalition die Agenda 2010 ja fortsetzen will. Der Grund, warum die WSG gegründet wurde. Wir sind eindeutig sozusagen dagegen. Also da sehe ich im Moment überhaupt kein Licht. Aber ich sage auch, auf Ewigkeit sollte man nicht sagen, dass wir nie regieren. Ich sage, wenn die Bedingungen soweit sind, wenn wir unsere sozialen Programme mit umsetzen können, das geht ja nie eins zu eins, dann sollten wir Verantwortung übernehmen. Das ist im Interesse der Leute, für die wir Politik machen. Ich möchte keine Politik machen, wo man den Wählerinnen und Wählern das, was man verspricht, hinterher, wenn man es verwirklichen könnte, und sei es in Ansätzen, sagt Edge, wir bleiben Opposition, da sind wir schöner. Sie haben gerade die Landesverbände Berlin und Mecklenburg-Vorpommern angesprochen und auch die WASG, die in diesen beiden Landesverbänden sozusagen als Reaktion auf die jeweiligen Regierungen rote Regierung bzw. rote Regierung gegründet worden ist. Befürchten Sie denn nun, dass die einzigen PDSler, die sich abgewendet haben, dann in die WASG gegangen sind, jetzt wieder auf diesen Weg in die Partei hereinkommen? Also die, ich darf das mal salopp formulieren, die Querulanten wiederkommen? Ja, ich werde nie Querulanten sagen, aber wir haben einen Parteibildungsprozess und wer von der WASG dazukommt, kommt dazu. Da werde ich keinen Filter aufstellen und sagen, der darf und der nicht, das geht nicht. Man muss das schon ehrlich miteinander betreiben und wenn das ehemalige PDSler sind, dann sind sie willkommen. Der Blick nach vorne ins nächste Jahr, da stehen 5 Landtagswahlen an. Mit welcher Zielvorgabe gehen Sie da ins Rennen? Also wir wollen einen energischen Wahlkampf führen. Ich denke, wir werden in Sachsen-Anhalt, da geht es ja los, ein gutes Resultat, ein sehr gutes Resultat erzielen. Wie sollte das aussehen genau? Weit in die 20%. Und wir werden, ich denke, auch in Berlin werden wir gut sein, Mecklenburg-Vorpommern auch. Ich hoffe, dass wir in Rheinland-Pfalz oder anderswo vielleicht in ein westliches Bundesland, in einen Landtag kommen. Das wäre für uns ganz entscheidend, auch im Prozess der Annäherung, der Einigung zwischen Ost und West, die wir uns ja vorgenommen haben, wäre ich sehr glücklich darüber. Aber man kann es nicht sagen, man kann sowas wünschen. Wir werden dafür kämpfen, da bin ich optimistisch. Herr Büsky, vielen Dank für das Gespräch. Das war Hintergrundpolitik. Heute, nach den Bundestagswahlen und vor dem Parteizusammenschluss.